Erster du, Menschensohn, sollst gegen GOG prophezeien und sagen, dass der Herr Gott gegen ihn ist, weil er der Anführer von Rosch, Meschech und Tubal ist. Zweiter Gott wird GOG aus dem fernen Norden herbeiführen, damit er gegen die Berge von Israel zieht. Dritter dort wird Gott ihm den Bogen aus der linken Hand schlagen und dafür sorgen, dass er seine Pfeile verliert. Vierter GOG und sein gesamtes Heer werden auf den Bergen Israels sterben, woraufhin Gott sie den Raubvögeln und wilden Tieren zum Fressen gibt. Fünfter er wird auf dem offenen Feld fallen, weil der Herr Gott es so entschieden und angekündigt hat. Sechster Gott wird Feuer über das Land Magog und die Bewohner der Küsten schicken, damit alle Menschen erkennen, dass er der Herr ist. Siebter er wird seinen heiligen Namen in Israel bekannt machen, damit sein Name nie wieder entehrt wird und die Völker seine Heiligkeit sehen. Achter der Herrgott sagt, dass dieser Tag sicher kommen wird, genau wie er es vorhergesagt hat. Neunter die Bewohner der Städte Israels werden dann hinausgehen und die verschiedenen Waffen wie Schilde, Bogen und Speere 7 Jahre lang als Brennholz benutzen. Zehnter sie müssen kein Holz mehr im Wald sammeln, weil sie genug Waffen zum Verbrennen haben, während sie gleichzeitig ihre ehemaligen Plünderer berauben. Elfter Gott wird für GOG einen Friedhof im Tal Abarim östlich des Meeres festlegen, wo man ihn und sein ganzes Heer begraben wird. Zwölfter das Volk Israel wird 7 Monate lang damit beschäftigt sein, die Toten zu begraben, um das Land wieder reinzumachen. Dreizehnter alle Menschen im Land werden dabei helfen, was ihnen Ehre bringen wird, wenn Gott seine Herrlichkeit zeigt. 14. Mann wird Männer auswählen, die ständig das Land durchsuchen, um nach 7 Monaten auch die letzten Überreste der Toten zu begraben. 15. Wenn jemand beim Durchwandern des Landes einen Knochen findet, soll er dort ein Zeichen aufstellen, bis die Totengräber ihn im Tal Gox begraben. 16. Dort wird man das gesamte Heer begraben, damit das Land am Ende wieder vollständig rein ist. 17. Gott befiehlt dem Propheten, alle Vögel und wilden Tiere zu einem großen Opferfest auf den Bergen Israels einzuladen, wo sie Fleisch essen und Blut trinken können. 18. Sie sollen das Fleisch von starken Kriegern und Anführern essen, die wie gemästete Tiere aus der Region Basan sind. 19. Gott lädt sie ein, so viel Fett und Blut von seinem Opferfest zu verzehren, bis sie vollkommen satt und betrunken sind. 20. An Gottes Tisch sollen sie sich an Pferden, Wagen und tapferen Soldaten satt essen, wie der Herr es angekündigt hat. 21. Gott wird seine Herrlichkeit unter den Völkern zeigen, damit alle sehen, wie er sein Urteil vollstreckt und seine Macht einsetzt. 22. Von diesem Tag an wird das Volk Israel für immer erkennen, dass er der Herr, ihr Gott, ist. 23. Die anderen Völker werden verstehen, dass Israel nur wegen seiner Sünden und seiner Untreue in die Gefangenschaft gehen musste. 24. Gott hat sie wegen ihrer Unreinheit und ihrer Vergehen bestraft und sich deshalb von ihnen abgewandt. 25. Nun aber verspricht der Herr Gott, dass er das Schicksal Israels wenden und sich über das ganze Volk erbarmen wird. 26. Sie werden ihre Schande und ihre Untreue vergessen, wenn sie wieder sicher und ohne Angst in ihrem eigenen Land wohnen. 27. Wenn Gott sie aus den Ländern ihrer Feinde zurückbringt, wird er vor den Augen vieler Völker zeigen, dass er heilig ist. 28. Dann werden sie erkennen, dass er ihr Gott ist, weil er sie zwar in die Fremde schickte, sie aber nun alle wieder in ihre Heimat zurückführt. 29. Gott wird sich nie wieder von ihnen abwenden, da er seinen Geist über das Volk Israel ausgegossen hat.